Girls Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter Roffelkopter. Dennis. Gotham City. Boah, voll bunt und touristisch hier. Hier ist die historische Altstadt von Gotham City, in den 60ern aus Pappe erbaut. Voll die gruselige Musik. Ich will in die Neustadt. Findest du das hier besser? Ja, hier gibt's wenigstens einen Bücherladen. Ein Jokers. Das ist eine Kneipe für Batman-Gegenspieler. Kommen Sie, wir gehen rein. Guck mal, da ist ein Stammtisch mit allen geilen Joker-Darstellern. Und daneben der Einzeltisch von Jared Leto. It's Leto. Leto, bist du der Erfinder der gleichnamigen Streichmargarine? Lass ihn zufrieden. Er ist so ein schöner Schauspieler. Also, naja, auf jeden Fall ist er schön. Was du mein Tisch? Hä? Bane fragt, was wir trinken wollen. Ich nehme einen alkoholfreien Mr. Freeze. Und ich einen Pinguin. Aber bitte ohne Schirmchen. Hallöchen, Nachbarn. Hallo, Metal-Nachbar Jörg. Was machst du hier? Ich bin Priester der Dark Church of Gotham. Und wen betet ihr an? Heath Ledger. Zurecht. Guck mal, den kennt man doch aus der In Touch. Das ist der Ex von Jennifer Lopez. Hi, Ben Affleck. I am Batman. Der war gut. Toll, ist doch noch ein lustiger Ausflug geworden. Noob und Nerd, auch im Netz, 1live.de.